geübten Ehre. This is Rock You. Thank you. love tonight. Deutsch gesagt, sie hat mich gestohlen. Es hat nicht gehabt, es ist nichts geworden aus dieser Romanze. Es ist natürlich nichts anderes übrig geblieben. Das habe ich gemacht. I had to go. Habt ihr schon mal etwas gesehen von Louis Charlie? Einer von den ganz großen von Rhythm and Blues. Die 40er Jahre. Auch vorbereitet von Rock'n'Roll. Okay. Das ist wohl sein bekanntestes Stück. Caledonia. Goes down. I got to see my heart, and she's cute as scary time. apart. Well, then you simply leave me, hang your head and cry. Slide it, come on. And I wonder if the clock can find it tight. Ready when the whistle blows, I'm the move, I'm the lay my line all day. I got 4 or 5 young sweet dudes up my brain. Okay, wir haben den Ball zum Schluss. Zählt schon mal euch das Motto. We wanna boogie! And goes down. Got to get rid of boogie all over town. Let's boogie, Tommy. Now, cha cha. Guten alten Rock'n'Roll aus Zürich mit den Wet and Wild. Und wir bleiben bei den Schweizer Bands. Hier gibt es nämlich jetzt wirklich Action und wir wollen live dabei sein. Es sind hier 25'000 Leute mittlerweile und es kommen immer noch mehr. Und hier ist quasi der Teufel los, und zwar wegen der Vera K. Ich kann nur doch mal sein, wer will ich nicht? dich überraschen. Ich werde ein Liebeslied singen. Wie ihr das für ein Festival nämlich gehört? Das habt ihr sicher noch nie gehört von uns. Nichtsdestotrotz, nur für dich. Oh! immer wieder Rock'n'Roll! Yeah, yeah, was a Luba. wer hat die Leute wirklich aus dem Häuschen gebracht. Und wir wissen nicht, ob sie noch mal kommen. Bis es wird da Zugabe gefordert, bis sie wieder kommt, vielleicht noch ein paar Erklärungen. Wir müssen uns jetzt im Viertel vor 10 vor ausklinken aus der Sendung. Aber am Radio kommen wir wieder schon am 10. Und am Fernsehen sind wir wieder vom 11. Jahr dabei. Und dann werden wir neben zwei Schweizer Bands, Spahn und Zero Heroes aus Genf, auch einen internationalen Star sehen, nämlich den Georg Danzer. Und für alle die, die morgen möchten, die grossen Stars sehen möchten, Crosby, Stills & Nash, Spyra Jaira und weitere sieben Schweizer Bands, denen kann man nur sagen, macht noch auf Bein, sonst hat es gleich keinen Platz mehr, dass ihr morgen immer zur rechten Zeit da seid in diesem Gestung. Aha, es geht weiter nochmal mit der Vera K. Viel Vergnügen bis um 11 Uhr, respektive beim Radio bis um 10 Uhr. Ciao! Sensations by Tom Schumann. We're going to feature our guitarist Chet Catallo right now. This is one of his. It's called The Romantic Panic. Percussion, Gerardo Velez. Sounds, der S2, Sounds live aus St. Gallen, Spira Chaira spielt. Wir melden uns wieder, hinten am Abend 10 Uhr mit einem Gesamtüberblick über die Ereignisse von diesen zwei Tagen. Ein paar Gespräche. Rudi Kasper und ich werden euch da ein paar Kommentare dazu vermitteln. Wir freuen uns, wenn wir euch wieder hören und sehen, wenigstens imaginär. Bis dann, ciao zusammen. We'll be right back. one of mine called Serpent in Paradise. Let me introduce everybody. Once again, on keyboards, Tom Schumann. On guitars, Chet Catallo. On mallet instruments, David Samuels. On percussion, Gerardo Velez. On the drums, Eli Konikoff. On bass, Kim Stone. And I play saxophone. My name is Jay Beckenstein. Thank you. We're gonna do another one of my songs. This is from our last album. It's called Soho Mojo.